Ignatius, den Gott nach ewigem Ratschlusse Luther entgegenstellte, wollen auch wir in unserem Werke ihm gegenüberstellen. Ziemt gegenüber Ignatius, dem Luther, dem Schandflecken Deutschlands, dem Schweine-Epikurs, dem Verderber Europas, dem für den Erdkreis unheilvollen Ungeheuer, dem Auswurfe Gottes und der Menschen ein Jahrhundertjubiläum? Nachdem Luther, untreu Gott und der Religion, den alten Glauben verlassen hatte, schlossen sich ihm an auf der Straße aufgelesene, stoßende Schulmeisterlein, freche Grammatiker, entnervte Dichter, leichtfertige Griechlein, betrunkene Redner und was weiß ich noch für Spottgestalten von Philosophen und Philologen. Ihrem Beispiele folgte die Hefe des Volkes. Flickschuster, Färber, Metzger und Weber, von allen Seiten strömten die lasterhaftesten Menschen zusammen, berüchtigt durch Schande, von Gerichten verurteilt, öffentliche Schandmäuler eingebrannt tragend, alles Menschliche und Göttliche traten sie mit Füßen. Allen voran trug Luther die gottlose Fackel, der in einer unverschämtesten Schrift alle Glauben zu machen suchte, vor Speise, Trank und Schlaf sei die Unkeuschheit notwendig. Jener infame Apostat, Luther, führte zum Kampfe an ungebildete, aus Winkeln und aus der untersten Hefe stammende Menschen von gottlosem und infamen Lebenswandel, bekannt durch Sittenverderbnis, Harpyen der Heiligen Schrift. Welch vornehme, schlagfertige, mit Hand und Mund bereite Schar stellte ihm die Gesellschaft Jesu entgegen. Gewiss leugnen wir nicht, dass von uns bitterer und ewiger Kampf für die katholische Religion gegen die Ketzerei aufgenommen ist. Was einst Hieronymus, das sagt heute jeder Einzelne von uns. In einem kann ich dir nicht beistimmen, dass ich nämlich der Ketzer, nicht etwa der Ketzerei, schone und mich nicht als Katholiken erweise. Wenn das der Grund unserer Zwietracht ist, sterben kann ich, schweigen kann ich nicht. Vergebens erwartet die Ketzerei durch bloßes Schweigen Frieden mit der Gesellschaft Jesu zu erlangen. Solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Was Hamilkar für Hannibal war, ist Ignatius für uns. Auf sein Geheiß haben wir an den Altären ewigen Krieg geschworen. In der Studienordnung lautet die 13. Regel für die auswärtigen Schüler der Gesellschaft: Weder zu öffentlichen Schaustellungen, Komödien, Spielen noch zu Hinrichtungen von Verbrechern, es sei denn allenfalls von Ketzern, sollen sie gehen. Bis zum Jahre 1832 blieb diese schöne Anweisung in Kraft. Erst dann, Ketzerhinrichtungen gab es nicht mehr, wurde die Erlaubnis, dass Jesuitenschüler, Knaben in zartem Alter, sich an Ketzertötungen erbauen durften, gestrichen. Das geschichtliche Ereignis, eines unter vielen, ist das von den Jesuiten veranlasste sogenannte Thorner Blutbad. Am 17. Juli 1724 wurde von einem Teile der Studentenschaft und des Volkes das Jesuitenkolleg zu Thorn zerstört. Ein Protestant hatte beim Vorüberziehen einer Prozession die Kopfbedeckung nicht abgenommen und da ein Student des Jesuitenkollegs sie ihm abgeschlagen hatte, wurde der fanatische Jesuitenschüler vom protestantischen Magistrat ins Gefängnis geworfen. Da ob großer Tumult und am folgenden Tage die Zerstörung der Jesuitenanstalt. Die Sache kam vor das Hof- und Assessorialgericht in Warschau. Es verurteilte den Präsidenten und Vizepräsidenten von Thorn, Rösner und Zernicke sowie 9 Thorner Bürger zum Tode. Dem Todesspruche war die Klausel beigefügt, das Urteil solle nur dann vollstreckt werden, wenn ein Jesuit zugleich mit 6 Eideshelfern aus dem polnischen Adel die Schuld der Beklagten mit einem Eide bekräftige. Dieser Eid wurde auf Befehl des Jesuitenrektors von einem Jesuiten geleistet und die Ketzer wurden in der damals üblichen grausamen Weise am 7. Dezember 1724 getötet. Lassen wir alles Nebensächliche beiseite, so steht fest, Das Leben von 9 Menschen, deren Vergehen darin bestand, dass sie die Zerstörung eines den Jesuiten gehörigen Hauses nicht verhindert hatten, hing vom Eid der Jesuiten ab. Die Jesuiten schwuren den Eid und das Leben der 9 verfiel dem Henker. Ich stelle die Frage, wer und was sind Jesuiten? Sie selbst antworten, eine in ganz besonderer Weise Jesu nachfolgende, seine Grundsätze zu den ihrigen machende Schar von Menschen. In Frage und Antwort liegt die religiös-ethische Bedeutung des von den Jesuiten angerichteten Torner Blutbades. Schärfster Gegensatz zu Jesus Christus, wütendster Hass gegen Ketzer. Auch einige den Bluteid der Jesuiten begleitende Umstände lassen ihn im schlimmsten Lichte erscheinen. Der päpstliche Nuntius Santini hatte den Rektor des Jesuitenkollegiums brieflich gebeten, den Eid nicht schwören zu lassen, um nicht die Ursache einer 9-fachen Menschentötung zu werden. Die Bitte sprach er dem Jesuitenoberen aus, im Einverständnis und auf Wunsch des polnischen Großkanzlers, der dafür hielt, solches würde der Heiligkeit ihres, der Jesuitenstandes, anständig sein. Text des ganzen Briefes, Leben und Taten, Papst Benedikti dem 13., Frankfurt 1731, Band 1, Seite 714. Der Brief gelangte auch rechtzeitig in die Hände des Jesuitenoberen. Die von Jesuiten abgefassten Jahresberichte des Torna-Kollegs sagen zwar, er sei einen Tag zu spät eingetroffen, aber die Jahresberichte verdienen als gänzlich unkontrollierbare jesuitische Aussagen keinen Glauben, auch stehen sie im Widerspruch mit der zu erwähnenden Antwort des Rektors auf den Brief des Nuntius, wie sein vom 10. Dezember 1724 datiertes Antwortschreiben beweist.